Kundgabe 8651, empfangen am 21.10.1963. Die rechte Kirche Christi. Wer meiner Kirche angehört, die ich selbst auf Erden gegründet habe, der muss auch im lebendigen Glauben stehen, in einem Glauben, der durch die Liebe lebendig geworden ist und auch das Wirken des Geistes im Menschen ermöglicht, was wieder nur die Liebe zustande bringt. Meine Kirche wird immer nur die Menschen als Mitglieder umfassen, die sich mir so innig verbunden haben, dass sie meine Gegenwart spüren, deren Glaube dann auch unerschütterlich ist und nicht zum Wanken gebracht werden kann. Der wie ein Fels standhält, allen Anstürmen von außen, weshalb ich zu Petrus die Worte sprach: Auf dir will ich meine Kirche bauen. Denn es hatte Petrus einen starken, unerschütterlichen Glauben, wenngleich er in einer Stunde die Glaubensprobe nicht bestand, da die Ereignisse sich überstürzten und ihn aus seiner Sicherheit aufstörten. Es war aber mehr sein Verstand, der sich keinen Ausweg ersah aus größter Gefahr, während seine Seele zurückgedrängt wurde und sich verlassen fühlte. Doch nach dieser Glaubensprobe wurde seine Liebe zu mir stets tiefer und sein Glaube gefestigt. Und einen solchen Glauben fordere ich auch von denen, die meiner Kirche angehören wollen, und sie werden dann auch nicht mehr meinem Gegner und ihrem Feind zum Opfer fallen. Wer meiner Kirche angehört, der wird aber auch stets die Wahrheit erkennen und sich von allem Irrtum lossagen. Denn in ihm wirket mein Geist als Zeichen dessen, dass er ein Glied der von mir gegründeten Kirche ist. Und wo mein Geist wirket, dort gibt es keine Unklarheit mehr, keinen Zweifel und keine verwirrten Begriffe. Es wird Licht sein und das Denken dessen richtig, der meiner Kirche angehört. Und diese Kirche braucht keine äußeren Merkmale. Sie braucht keine Organisationen, denn in allen kirchlichen Organisationen gibt es Menschen, die im lebendigen Glauben stehen, die ein Liebeleben führen und dadurch den Geist in sich erwecken, und diese alle gliedern sich der Kirche Christi an, die in Wahrheit eine rein geistige Verbindung derer ist, die sich durch die Liebe mit mir zusammenschließen, die alles, was sie tun, bewusst tun, nicht als äußere Handlung, die bedeutungslos ist und rein mechanisch ausgeführt wird. Lebendige Christen sollet ihr sein, immer euch dessen bewusst, dass ihr euren Erdenlebenszweck erfüllen sollet, immer mit Eifer danach strebend, euer Ziel zu erreichen, und immer euch mir hingeben, auf dass ich selbst eure Führung übernehmen kann und ihr dann wahrlich auch zum Ziel gelangen werdet. Denn ich kann mir nicht genügen lassen daran, dass ihr nur menschlich erlassene Gebote erfüllet, die euch erziehungsmäßig beigebracht wurden und die sinnlos sind und euch keine seelische Reife eintragen. Als Mitglieder meiner von mir selbst gegründeten Kirche werdet ihr auch stets meine rechten Nachfolger sein. Ihr werdet alles, was euch betrifft, an Leiden und Nöten ergeben auf euch nehmen, weil ihr es erkennt als Glaubensprobe, die ihr bestehen sollet, und als Hilfsmittel, eure seelische Reife zu erhöhen. Denn das sagt euch der Geist in euch, und ihr erkennet auch die Begründung dessen, was ich über euch kommen lasse. Ihr werdet ein zweites Leben führen neben eurem irdischen Leben, ein Leben in Verbindung mit mir, eurem Gott und Vater von Ewigkeit. Und ein solches Leben trägt euch garantiert auch eure Vollendung ein. Und diese Vollendung kann daher ein jeder Mensch erreichen, ganz gleich, welcher Geistesrichtung er angehört, wenn er nur immer in lebendiger Verbindung mit mir steht und dadurch auch in die Wahrheit eingeführt werden kann, was jedoch immer ein Liebeleben und dadurch einen festen, lebendigen Glauben bedingt. Und solange euch Menschen beides mangelt, seid ihr nur tote Formen auf dieser Erde, die auch ewig nicht zum Leben gelangen können, denn was ihr auch nach außen hin tut, bringt keine innere Umwandlung zustande, die aber Sinn und Zweck des Erdenlebens als Mensch ist. Schließet euch der Kirche an, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Wachet auf aus eurem Todesschlafe. Erwecket den Geist in euch zum Leben, indem ihr uneigennützig liebetätig seid, und ihr werdet dadurch auch zu einem Glauben kommen, der unerschütterlich ist, den die Hölle nicht wird zum Wanken bringen können. Und wenn ihr einen solchen Glauben besitzet, dann seid ihr wahrlich mir schon nahe, dann spüret ihr meine Gegenwart, dann werdet ihr auch wieder die Fähigkeiten zurückgewinnen, die ihr besaßet vor eurem Abfall von mir. Ihr werdet wieder vollkommen werden, wie ihr es waret im Anbeginn, und euer Leben wird ein seliges sein bis in alle Ewigkeit. Amen.